Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Wie hätten Sie es denn gern? Wollen Sie lachen, meine Damen? Wollen Sie saufen, singen, meine Herren? Wir tun, was Ihr Herz begehrt. Wie hätten Sie es denn gern? Wir sind so glücklich, dass Sie hier sind. Und wir hoffen, wenn Sie gehen, dass Sie allen anderen sagen, es war wunderschön. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Wie hätten Sie es denn diesmal gern? Wieder mal sind wir heute zusammengekommen, einen Abend stiller Einkehr zu verleben. Liebe Freunde, schon Beate sagt in einem ihrer bekannten Werke, besser alle Haare wegambisiert und das letzte Pulver verschossen, als ob dich im Alter noch Haarwuchs ziert und du hast nicht dein Leben genossen. Seid fröhlich. Die Liebe ist die einzige Tätigkeit, wo man die Konsequenz nicht nur ziehen, sondern später auch schieben muss. Ja, meine Lieben. Manches Kind lügt schon, wenn es zum ersten Mal Papa sagt. Es war ein Berufsskiläufer in Alaska. Jeden Abend hat er 50 Kilometer zurückzulegen, um wieder in seinen Standort zu kommen. Jetzt durfte er nach einem Jahr, inzwischen abgelöst, nach Hause. Sein Vorgesetzter sagt, na lieber Freund, und jetzt freuen Sie sich nach Hause zu kommen. Jawohl, was machen Sie zuerst, wenn Sie nach Hause kommen? Sie werden verstehen, ich habe eine junge, hübsche Frau zu Hause. Ich werde Sie erst direkt, naja, das kann ich verstehen. Und was machen Sie als zweites? Dann schnalle ich mir die Skier ab. Ja. Jetzt ein Werk von tiefer Realistik mit symphonischer Untermalung. Dem Ochsenschwanze eine Lanze. Ein Ochsenschwanz hat drei Funktionen. Zunächst soll er das Rindvieh schonen, als Fächer oder Wedel dienen, zum Schutz vor Bremsen oder Bienen. Zum Zweiten soll er auch noch zieren und, falls die Ochsen sich genieren, gewisse Stellen überdecken, die nicht nur Ochsen gern verstecken. Und wandert er dann mit dem Ochsen zum Endspurt in die Schlachthausboxen, dann kommt er damit nach der Häutung zur letzten höheren Bedeutung. Nun sieht, ein Sonderfall bei Schwänzen, man ihn auf Speisekarten glänzen. Es braucht ihn niemand zu bedauern und seinem Dasein nachzutrauern. Im Leben war er hinten dran, hier steht er meistens oben an und wird als Suppe vor dem Essen nach seinem inneren Wert bemessen. Insofern ist er streng genommen zu Ehre nun und Ruhm gekommen. Man wird ihn drum vor allen Schwänzen mit Lorbeer würzen und umkränzen. Ja, so ist es manchmal auf der Welt. Wer lebend hinten runterfällt, wird oft im Tode hoch verehrt. Aber schöner ist es umgekehrt. So, Freunde, nun wollen wir uns etwas auf das Leibliche umstellen. Vielleicht haben Sie es kurz in der Zeitung gelesen, ich habe es auf alle Fälle gelesen, dass man bei uns in unserem christlichen Ständestaat erwägt, das älteste Gewerbe der Welt zu besteuern. Die neue Steuerzahlerin. jede Nacht bis morgens vier streicht die Lilli durchs Revier. Und sie fragt so manchen Herrn, na, wie hätten sie es denn gern? Früher nur ein Kind der Freude ist die Steuerzahler heute. Und bei jeder Niederlage kommt vom Staat die große Frage, wie viel hast du jetzt kassiert? Hast du alles auch notiert? Und bei jedem Arbeitsgang denkt die Lilli, Gott sei Dank tue ich was fürs Vaterland. Ich muss jetzt den Umsatz heben, denn der Staat, der will ja leben. Ich zahle laut Gesetzeskraft Steuer für die Liegenschaft. Steuern auch für das Vergnügen, nicht für mich, fürs Fertigkriegen. Luxussteuer zahle ich nicht, weil was ich tue, doch menschlich ist. Nur die Kundschaft klagt jetzt sehr, weil ich plötzlich teuer wäre. Erst so preiswert, jetzt so teuer. Liebling, sag ich, denk die Steuer. Doch ich setze nicht zu knapp täglich meine Spesen ab. Puder, Schminke, Dauerwelle. Auf der Couch die Tigerfelle. Luxuswäsche fein gewebt, weil das doch den Umsatz hebt. Für Hygiene manche Waren, daran darf ich auch nicht sparen. Viel Parfum muss ich vergießen, auch die Nase will genießen. Jeden Monat zwei Paar Schuh, denn ich lauf doch immer zu. Immer zu und ohne Pause. Zwischen Müller, Lehmann, Krause. Alles das und nicht zu knapp setze ich von der Steuer ab. Jeden Morgen kurz nach vier kommt der Steuermann zu mir, hält mit still verzagtem Hoffen seine beiden Händchen offen. War es wenig, schimpft er dann, schaff gefälligst besser an. Alles ist ganz schön und gut. Doch es macht doch böses Blut. Denn dem Max, der zu mir hält, dieses gar nicht sehr gefällt. Doch er soll sich nicht beschweren, ich kann ruhig zwei ernähren. Erst den Staat und dann den Max, mit der Figur ist das ein Klacks. Aber eine Bitte hätte ich hier, denkt daran, erfüllt sie mir. Geht es mal mit mir zu Ende, legt mir in die kalten Hände jede Quittung von der Steuer. Tragt mich hin zum großen Feuer, spielt im Krematorium leis auf dem Harmonium und singt im gemischten Chor mir noch diese Hymne vor. Grad wie Bürger und Soldat diente sie dem deutschen Staat. Nicht durch Arbeit, Kampf und Fliegen, nein, sie diente ihm im Liegen. Wollen wir lieber einen Witz erzählen? Ja. Tönnes sagt zum Schill, da muss der Rheinländer lachen, das ist ihm gewissermaßen mit der Mutterbrust eingebläut worden. Wir haben sie ja einen Rheinländer hier, hast du gemerkt? Die Rheinländer sind gar nicht überall beliebt. Vor ein paar Tagen war einer hier, sie glauben gar nicht, was für einen Ärger ihr habt, aber den habe ich rausgeschmissen. Wer hat die Rheinländer beleidigt? Der sagte zu mir, von Ernst und Tiefsinn keine Spur, am Rhein hat auch der Geist die Ruhe. Scheel wollte ein Tünnes besuchen. Kam er zum Haus, da guckte Frau Tünnes aus dem Fenster raus. Sagt er, wüsst dann, Scheel, ich will da Tünnes besuchen. Er ist nicht zu Hause, oh, das ist aber schade, dann jörn ich wieder. Nö, sagte, komm doch rauf, kannst du eine Tasse Kaffee trinken? Nee, hab ich schon. Dann komm doch so rauf. Nee, hab ich auch schon. Es ist so schön, im Weinrausch zu versinken und sich so zu betrinken, dass man ganz unbeschwert die Welt und auch die Menschen achtet und abgeklärt sein eigenes Leben dann betrachtet. Man denkt an die vergangenen Zeiten, an lockere Mädchen, die man hatte und alle schönen Schlechtigkeiten und wurde doch ein Mustergatte. Mit Kopfweh und mit heiserem Schnaufen fragt man am nächsten Tag verwirrt, was nützt das ganze schöne Saufen, wenn man doch wieder nüchtern wird? Der Pfarrer von der Kanzel spricht, wer schläft, ihr Lieben, sündigt nicht. Der Philosoph jedoch spricht größer, wer vorher sündigt, schläft viel besser. Es war wieder Krieg im Heiligen Land. Und Ben Israelis kam das Kommando, vorwärts! Angriff. Mäusche läuft zurück. Läuft den ersten Offizier hinten in die Arme, der sagt, Mäusche, was ist los? Geht nach vorne, hinten wirst du bestraft. Vorwärts geht's. Ne? Man wird doch wohl den Anlauf nehmen dürfen. So. Ein Genussmensch! Man reiche wie ein kesses Weib vom Stamme der Tscherkessen. Ein Weib mit schrill gewölbtem Leib. Die Gattin irgendwessen. Die Gattin des Tscherkessenkans mit vorgeschulten Brüsten und mit der Psyche eines Schwans. Nach ihr tut's mich gerüsten. Ein Weib mit Zähnen weiß wie Schnee, mit Lippen purpurglühend. Ein Weib im schwarzen Negligé. Ein Weib vor Weibheit sprühend. Mit schwarzen Tängen und schwarzem Fell, mit Augen schwarz wie Wichse. Hinein ins Liebeskarussell mit der Tscherkessenschickse. Schon schwitzig blanken Lebertran und krümme mich bei Zeiten zur Hölle den Tscherkessen kann. Gen Himmel lasst uns reiten. Du rabenschwarzes Königsbiest mit frisch geölten Haaren. Ob es auch draußen pufft und schießt, wir treiben uns zu Paaren. Und wenn wir vollgesogen sind, gleich schwärenden Geschwüren, dann, oh du tolles Königskind, geh ich das Feuer schüren und schmeiß dich rittlings auf den Rost, um dich am Spieß zu braten, du paprizierte Liebeskost. Dem Manne ziemen Taten, dem Manne ziemt so mancherlei. Von Tränen starrt mein Auge, im Magen aber liegt's wie Blei. Drum schlürf ich Natronlauge und fühle mich auch sonst sehr flau. Ach, hätte ich nie gefressen, dich ungeheuer Kessefrau, vom Stamme der Tscherkessen. Kennen Sie den? Was? Ach, Sie kennen ihn wohl, was? Pfui! Da habe ich so ein anständiges Mädchen drin vermutet. Ein Mann war Totengräber. Kam eines Tages auf dem Zahnfleisch nach Hause. Da sagte seine Frau, habt ihr so viel zu tun gehabt heute? Ach nö, sagt er, nur eine Leiche. Da sagt er, und da bist du so ab, sagte sie. Ja, sagt er, wir haben eine Schwiegermutter beerdigt. Und da war ein derartiger Applaus, den mussten wir 20 Mal wieder hochholen. Noch so ein Makabrer. Eine Frau kam zum Standesamt und meldete, dass sie zum dritten Mal Witwe geworden wäre. Sagt der Standesamt, ich kondoliere Sie, arme Frau, woran ist denn Ihr erster Mann gestorben? Sagt er, an Pilzvergiftung. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und der zweite, auch an Pilzvergiftung. Sagt er, dann brauche ich wohl nicht zu fragen. Wird der dritte wohl auch an Pilzvergiftung gestorben sein? Nein, sagt sie, an Gehirnerschütterung. Und wie kam das denn? Ja, sagt er, der wollte die Pilze nicht fressen, da habe ich mit der Pfanne auf den Kopf gehauen. Was ist das? Ein berittenes Stück. Nach Paraden, Exerzieren und Manövern ist es Sitte, dass der Chef die Offiziere zur Kritik befehlen bitte. Hat der Chef dann gut gefrühstückt, lächelt er mit frohen Mienen und er spricht, die Hand am Helme: Meine Herren, ich danke Ihnen. Diese obligate Phrase war beim Militär so Usus. Und sie stammen, wenn ich nicht irre, von dem Römerhauptmann Drusus. Kurz und gut, in einem Orte war mal großes Exerzieren und Herr Oberst waren zufrieden mit den strammen Grenadieren. Als beendet von den Leuten endlich Manöver waren, sich Herrn Offiziere um Herrn Oberst scharen. Dieser war schon etwas klapprig, trug im Auge ein Monokel und des Leibes dürfte Rippen trugen spindeldürre Sockel. Aber dessen ungeachtet war er froh und lebensheiter. Als die Kritik beendet, sprach er Folgendes noch weiter. Meine Herren, heute soll im Casino noch Champagner fließen. Denn freudiges Ereignis wollen gemeinsam wir begießen. Heute Nacht, welche Freude, bei mir Storch erschienen. Fragte meiner Frau, stramm jung, meine Herren, ich danke Ihnen. Bevor es nun der Rundfunk bringt, ist uns als kleinen Leuten auch mal die Gelegenheit gegeben, Ihnen ein wirklich volksnahes Werk unter die Weste zu jubeln. Die Strandung, eine nordische Hin- und Herfahrt. Ein stämmiger Germane ging gespannten Regenschirms zum Tink. Schon glaubte hocherfreut, er hätte erreicht des Tinges heilige Stätte, weil plötzlich da an einer Wand ganz deutlich Ting geschrieben stand. Da merkt er zwischen Tür und Angel, er tritt hier in ein Tingeltangel. Am Eingang las man nur noch Ting, weil auf El Tangel Efeu hing. Er murmelt was von Sittenfäule, gab dann den Schirm ab und die Keule. Nach Neudrapierung seines Felles bestellt er sich ein großes Helles und ließ sich mit dem Vorsatz nieder, das eine nur, dann gehe ich wieder. Schon grinst er über einen Goten mit stabgereimten Urwaldzoten. sechs süße Sachsenmädchen zeigen sich dann in ihrem Schönheitsreigen. Kurz, unser Recke kam in Fahrt und bald mit Met verklebtem Bart grölt er am Busen einer Maid. Ein Posi, ein Posi, der ihr Mädchen. Erst als es früh an Zahlen ging, da fiel ihm ein, Mensch, heute war ja Tink. Ein Kärtchen aus dem Bumslokal entschuldigt ihn für dieses Mal. Doch unterschrieben auch die Damen, und zwar mit ihrem Kosenamen. Sein Tinkwart war für Weiterleitung an Obergauamt zwecks Entscheidung. Hier lächelt Gauassessor Schramm verständnisvoll. Cherche la femme! Dann stahl ein Aushilfsrunenschreiber die nackten Tingeltangelweiber. Durch seinen Teutoburger Wald zieht ächzend heimwärts Hadubald. Und glaubt vor lauter Schädelbrummen, dass rings die weißen Bären kommen. Oh Mensch, nie aus Charaktermangel geh statt zum Ting ins Tingeltangel. Gemeinde, hochwerte Freunde und die anderen, lasst uns von Liebe sprechen. Frisch, fromm, fröhlich, frei, immer ran, wie ich das gehört. Ich kann Ihnen nur den Blausiegel der Verschwiegenheit sagen, dass ich schon sehr viele Liebesgedichte gebracht habe. Nicht immer kann man liebestoll sich eine schöne Nacht bereiten, denn im entscheidenden Moment merkt man, man hat ein schmutziges Hemd und Angst, sich zu entkleiden. Den Selbstbewussten stört das nicht. Er schreitet zum Kontakt, löscht ruhig das elektrische Licht, zieht's Hemd aus und ist nackt. Sehen Sie, das ist Takt. Volk ans Klavier, Volk ans Klavier. So, liebe Gemeinde, hochwerte Freunde und Gönner. Prost. So, was nennt man ohne Scham und Schande? Sonntagslied. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Kavalier und neben ihm die Lore der Stubenmädchenzier. Warum, so spricht er kläglich, du meiner Augenlicht, darf ich zu dir denn täglich und nur am Sonntag nicht? Und fromm gibt sie zur Antwort, ich tät es ja so gern. Doch weißt du, Fritz, der Sonntag, das ist der Tag des Herrn, das ist der Tag. Zwar, am Sonntag kann man nicht allzu viel anfangen. Was macht man? Pennt ein bisschen länger, steht auf, rülpst, latscht durch die Bude, verwandelt gute Luft in schlechte, steigt in die Badewanne, wieder raus, frühstückst, hörst da Werner Höfer an, schläfst wieder ein. Nachmittags musst du die Zimmerlinde an die Luft führen, nicht? Abends haust du noch ein paar halbe Liter hinter den Knorpel, dann ist die Sache erledigt. Als Adam einst am Apfel naschte und Gott der Herr ihn überraschte, da blieb dem armen Kerl vor Schrecken der Apfel in der Kehle stecken. Als Mahnmal trägt nun Adams Stamm den Adamsapfel, Pomdadam. Bald groß, bald klein, von Pol zu Pol als ewiges Sündenfallsymbol. Kein maskulines Exemplar ist ohne Apfel vorstellbar. Nur Eva trägt, versteckt und stramm, zwei solcher Pommes, dadam, dadam. Ja. An 100 Ecken und Kanten drückst du dich leichter vorbei als bloß an einer Rundung, wie bloß sie auch sei. Ein klassisches Werk? Polly oder das jähe Ende? Sie war am ganzen Körper blond, soweit sie Härchen hatte. Bis zum Bettende reichte ihr Horizont. Ihre Seele war wie aus Watte. Sie griff sich an wie teurer Velour von der allerzartesten Sorte. Sie war eine waagerechte Natur und marschierte am liebsten am Orte. Sie hatte den Mund auf dem rechten Fleck und noch viele andere Schwächen. Sie war das geborene Männerversteck, zerbrechlich, doch nicht zu zerbrechen. Noch ehe man klopfte, rief sie herein und fand die Natur ganz natürlich. Doch manchmal, da wurde sie hundsgemein. Ich fürchte, ich werde zu ausführlich. Wie dem auch sei, sie starb zum Schluss, obwohl sich das nicht schickte, an einem komplizierten Kuss, bei welchem sie erstickte. Das war sehr peinlich für den Mann, aber der pfiff, soviel ich glaube, rasch greift der Tod den Menschen an und machte sich aus dem Staube. Waldemar oder der Zwischenfall in der Oper. Ein Floh mit Namen Waldemar, der galt als Musterexemplar, denn er erkannte gleich den Typ, mit dem er sich die Zeit vertrieb. Er sprang dem völlig Ahnungslosen im Opernhause in die Hosen. Stieg langsam aufwärts durch die Strümpfe und feierte hier selbst Triumphe. Hierauf setzt die Entdeckungsfahrt er fort auf ganz besondere Art. Gleich nach Verlassen jener Socken stieg er noch höher unerschrocken und sprang vom Tatendrang erhitzt zum Körperteil, auf dem man sitzt. Auf dem einen Berge lief er Ski und sauste bis hinab zum Knie. Dann durch das Gürtels enge Taille gelangte später die Kanaille ganz mühelos bis auf den Leib, lief Schlittschuh hier zum Zeitvertreib. Schaute den Nabelschacht hinunter und übersprang ihn mehrmals munter. Und weiter stieg die Kreatur, befand sich bald auf jener Flur, die man beim Menschen nennt die Brust, und steppte hier in wilder Lust. Dort auf den Hügeln, jenen Runden, hat er ganz Herrliches gefunden. Bekam er aber Langeweile, begab er sich zum Körperteile, den man die Achselhöhle nennt, und hat sie erstmal ausgepennt. Nachdem der Mensch denkt, der ist weg, benahm er sich besonders keck. Er klomm auf seines Kragens Rand und lugte ringsherum ins Land. Doch nun begann sein zweiter Start und dieser war besonderer Art. Den schönen, breiten, blanken Rücken, den rutscht er runter mit Entzücken. Um einen Aufprall zu verhindern und die Geschwindigkeit zu mindern, benutzte er ein Instrument, das man bei ihm den Stachel nennt. Den bohrt er bremsend in die Haut und sang dazu noch dreist und laut. Jetzt denkt der Mensch nur noch an Mord. Allein er kann das nicht sofort. Wenn er im Opernhause sitzt, weiß er genau, dass das nichts nützt. Der Floh weiß dieses aber auch. Und schon beißt er ihn in den Bauch. Von hier mit lustigem Geplänkel saust er ihm lüstern durch die Schenkel und treibt nunmehr verruchte Tat, wo sonst man trägt ein Feigenblatt. Es knirscht der Mensch. Na warte, später, dich bring ich um, du Übeltäter. Jedoch zu diesem Strafgericht kam es zu Hause leider nicht, denn vorher auf der Straßenbahn sprang Waldemar einen anderen an. So wurden nun die Meistersinger durch diesen kleinen Meisterspringer dem Menschen zu 5 Höllenstunden. Der hat bei Wagner nichts empfunden. Zeit, dass wir jetzt uns der Stadt besinnen und etwas Akademisches bringen. Zumindest einen akademischen Witz, denn wir sind letzten Endes in der Stadt des Geistes. Ein Professor betritt einen bestimmten Ort und verrichtet dort stehenderweise. Ein Student kommt hinzu und tut Deskel. Da sticht dem Studenten der berühmte Hafer und er sagt: Herr Professor, ich freue mich, mich hier an einem Ort zu befinden, wo ich mir Ihnen gegenüber auch mal was rausnehmen darf. Worauf der Professor sagt: Junger Freund, da haben Sie sehr recht, aber wie ich die Dinge übersehe, scheinen Sie auch hier den Kürzeren zu ziehen. O Äskulap, o halt uns frei von Rizinus, von Brunsttabletten und segne unser Morgenei, das wird uns vom Versauern retten. Ich bringe einige Sportgedichte. Das Fräulein Elsa über 30 gymnastisiert es morgens fleißig. Ganz zeitig schon so gegen 8 wird's Fenster ganz weit aufgemacht. Mit Luft ist sie nur schwach bekleidet, weil man da Kleider möglichst meidet. Und nach den Takten von Musiken sieht man sie beugen und sich bücken. Man sieht sie wiegen und sich biegen nach Schlössern, die im Monde liegen. Und bei einer Arie mit viel Schmalz schlingt sie die Beine um den Hals. Klimmzüge dann am Ofenrohr, begleitet sanft ein Kinderchor. Weil ihre Büste etwas klein, atmet sie aus, atmet sie ein. Die Musik spielt, ich find's gemein, behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Dann sieht den Handstand, wann sie proben, sie denkt, vielleicht rutscht was nach oben. Doch das sitzt eisern, das sitzt fest, so schnell sich da nichts ändern lässt. So sieht man täglich sie trainieren, um die Natur zu korrigieren. Warum sie's tut, wohl viele Jahre, ich weiß den Grund, es ist wirklich wahr. Ein junger Mann wohnt gegenüber, der blickt des Morgens immer rüber. Jetzt ist er fort, die Wohnung leer und Fräulein Elsa turnt nicht mehr. Die schläft jetzt fest bis früh um 10 und ruht sich aus, ich kann's verstehen. Zieht drüben ein neuer Mieter, mein Ehrenwort, dann turnt sie wieder. Ketschers Kampfpause. Ein Ketscher liegt der Länge lang nach einem Kampf auf einer Bank. Vor kurzem hat der Kampf begonnen, jetzt liegt er da und hat gewonnen. Die Glieder machen Ruhekur, die Eingeweide Inventur. Ein Auge mit verwelktem Blick zieht in die Höhle sich zurück. Aus den Haaren wagt sich vor ein halb seziertes Ketscherohr. Die Galle jammert schmerzerstickt. Man hat mich völlig ausgedrückt. Es lästert laut das Nierenpack. Seht an den nassen Gallensack. Glaubt ihr, dass es uns besser geht? Uns haben sie durch den Darm gedreht. Die Leber singt laut Wanderlieder. Ich war am Hals, jetzt komme ich wieder. Der Magen irrt durchs Gelände. Wenn ich ein Plätzchen doch bloß fände. Wo einst ich hatte meine Bleibe, da sitzt vom Ketschers Knie eine Scheibe. Man schimpft und flucht im Ketscherbauch, ich kann's verstehen, ich täte es auch. Der Blinddarm nur. Fand's wunderschön. Erst war er blind, jetzt kann er sehen. Und durch ein Loch im Körperbau besieht er sich die Welt genau. Der Gong ertönt, der Kampf beginnt, ob den der Catcher wohl gewinnt. Das ist ein schmerzlich täglich Brot. Ein Leben lang? Nee, lieber tot. Ja. Er war Diplomat und sie kannte auch keine Grenzen. Er war Jurist und sie konnte auch keinen hängen sehen. Zwei Zwetschgen hingen am Baum nebeneinander. Sagt die eine zur anderen, bist du noch unschuldig? Nee, sagt die andere, bei mir ist der Wurm drin. Ja. Ein Anständiger kommt nicht an. Aber so ist es immer. Du erzählst einen Anständigen, dann lacht keiner. Du erzählst einen Unanständigen, gehen die Frauen raus und schreiben sich auf und die Lauferei dauern, das will ja auch keiner haben. Können Sie mir vielleicht sagen, welcher Bürger mehr Nationalgefühl hat, der Bürger von Rom oder der Bürger von Paris? Also Rom, natürlich. Die Römer trinken heute noch aus Römern. Krauses Höllenfahrt. Der Rentier Krause war verschieden und weil er fromm gelebt, die Nieden noch sonst kein Sünder war, kam er in den Himmel. Ist doch klar. Halleluja und Choräle sang man dort nur für die Seele. Zu Frühstück und zu Abendbroten wurde ewig Manna angeboten. Im Nachthemd nur auf Wolken schlafen, beachte auch nicht diesen Braven. Und eines Tages sagte Herr Kraus, das hängt mir hier zum Halse raus. Ich verziehe mich auf die Schnelle zum Konkurrenzbetrieb der Hölle. Doch hat er einen scharfen Witz gerissen und hat einen Petrus rausgeschmissen. Zum Höllentor kam er bald und klopfte an, dass laut es hallt. Da kam der Teufel in Person. What do you want here? Sprich, mein Sohn. Warst du kein Sünder, rate ich dir, hau ab. Es ist off limit hier. Krause fiel keine Sünde ein, da tat er laut Heil Hitler schreien. Da sprach der Teufel, kommen Sie rein. Ihr führt ihn durchs Etablissement, zuerst ins Höllenrestaurant. Da war Stampfen und Geschrei, es war Konzert und Eintritt frei. Herms Nil und tausend Hottentotten, die taten Erika verrotten. Blaukreuzler mussten Schnäpse trinken und Vegetarier kriegten Schinken. Alte Säufer tranken Tee. Kaffeetanten-Malz-Kaffee. Damen, die durch langsam gehen oder an den Ecken stehen, sich ihr Brötchen einst erwarben, sah man in der Hölle darben. Denn ihr Kundenkreis einst groß war hier unten bargeldlos. Und sie zogen leise fluchend, ewig nach einem Freier suchend, in der altgewohnten Weise durch die Hölle ihre Kreise. Einer auch Herrn Krause anhält, aber der hatte ja auch kein Geld. Im Nebenraum war ein Auflauf, man starrte zu einem Podium rauf und eine Stimme, die man kennt, die sprach mit böhmischem Akzent. Als ich vernommen, mehr 15 Jahren als kleiner deutscher Gefreiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Krause war da leicht erschüttert und sprach zum Teufel sehr verbittert. Sag mal, sowas duldest du bei dir? Ja, sagt er, es gibt doch Blöde hier. Der Lincoln und Napoleon, die sind jetzt Sturmbannführer schon. Und Amis warf Herr Krause ein, die kommen wohl niemals hier rein. Was denkst du denn, wo ich da blieb? Die finanzieren doch den Betrieb. Plötzlich sah er Krause was, er wurde vor Aufregung ganz blass. Drei hübsche Mädchen, splitternackt, von denen war der Krause gepackt. Die saßen in dem Kessel drin. Da dachte Krause, da muss ich rennen. Er sprach zum Teufel, setz mich rein, das soll doch nicht dein Schade sein. Der Teufel war da leicht pikiert und sagt, hör mal zu, die Damen sind doch plombiert. Und würdest du dich sehr erhitzen? In diesem Fall kann das nichts nützen. Doch Krause sagte, setz mich rein, lass das meine Sorge sein. Und wirklich schon nach kurzer Zeit, da hört man, wie der Krause schreit. Aha! Der Teufel kriegt den Höllensohn, die eine Blume wackelt schon. Da kam der Satan angerannt und schnappt sich Krause Wut in Brand und schmissen aus der Hölle raus. Sagt, Mensch, hier ist doch kein Freudenhaus. Bist doch ein großer Schwein, aber nicht bei mir. Mein Haus bleibt rein. Und Krause fiel. Um ihn war es Nacht. Plötzlich ist er aufgewacht. Nach einer Zechtour längerer Dauer erwacht er an der Friedhofsmauer. Ich lebe, dachte Krause beglückt. Die Erde streichelt ihr entzückt. Zum Himmel sieht er immer wieder. Die Träne quillt. Die Erde hat ihn wieder. Der Himmel und das Höllenreich sind ganz verschieden und doch gleich. Denn zieht ein Mensch irgendwo ein, wird er bald unzufrieden sein. Ob er Buddhist oder Christ, weil er halb ein Engel und halb ein Teufel ist.